Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Blumen des Bösen. Es war ein hübsches Mietshaus im Norden der Stadt. Vor dem Haus standen einige Fahrräder und die Fassade war frisch gestrichen und alles sah ganz ordentlich aus. Nichts deutete darauf hin, dass hier jemand in der Nacht Angst und Schrecken verbreiten konnte. Und doch war ich genau deswegen angerufen worden. Frau Diepholz empfing mich in ihrer Wohnung. Sie bot mir eine Tasse Kaffee an. Ich lehnte dankend ab. Wissen Sie, ich bin eigentlich keine besonders ängstliche Person. Aber das, was da in den vergangenen Nächten so vor sich ging, hat mich schon ein wenig beunruhigt. Sie sagten am Telefon etwas von einem Irren. Können Sie das vielleicht ein wenig präzisieren? Ja, er lacht. Zugegeben, das ist in der heutigen Zeit nicht ganz normal, aber das ist noch lange kein Grund, um durchzudrehen. Sie haben dieses Lachen auch nicht gehört, Herr Maloney. Es ist ein völlig irres Lachen, geradezu maliziös. Mali, was? Sie müssen entschuldigen, das ist mir so rausgeflutscht. Haben Sie übrigens den Dachfirst unseres Hauses schon gesehen? Ist er nicht kapriziös? Doch, ich habe noch selten so einen kapri-maliziösen Dachfirst gesehen. Einmal davon abgesehen. Was macht denn der Irre noch, außer dass er nachts lacht? Genügt das nicht? Er schleicht um das Haus und lacht. Ich möchte, dass Sie das Haus bewachen und den Irren überstellen. Was denn? Überstellen soll ich ihn auch noch? Würde es nicht genügen, wenn ich ihm heimlich ein Bein stelle? Egal. Hauptsache, Sie machen ihn unschädlich und sorgen dafür, dass wir hier nachts wieder in aller Ruhe rammdösig werden können. Ich schaute mir die Dame etwas genauer an. Ihr linkes Auge zuckte ein wenig. Und ihre Haare hatten die letzte Dauerwelle nur mit Mühe und Not überstanden. Sie lächelte wie eine liebe Nachbarin. Während ich mir so meine Gedanken machte, schlich sich eine müde alte Katze ins Wohnzimmer und legte sich neben Frau Diepholz. Das ist mein Kater Bresthaft. Wie heißt der Kerl? Bresthaft. So nannte man früher Menschen, die mit einem Gebrechen behaftet sind. Sie müssen wissen, dass ich Präsidentin des Vereins zur Pflege seltener Wörter der deutschen Sprache bin. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, selten gebrauchte Wörter vermehrt in den Wortschatz der Menschen einfließen zu lassen. Ach, daher kommt also Ihr Kauderwelsch. Kauderwelsch? Was für ein schönes Wort. Wird leider auch viel zu wenig gebraucht. Haben Sie denn den Irren eigentlich mal zu Gesicht bekommen? Nein. Die Dunkelheit in der Nacht ist ja hageldicht. Interessant. Also, wenn Sie mich fragen, sind Ihre seltenen Wörter nicht gerade kommunikationsfördernd. Genau genommen wird man richtig bresthaft, wenn man Ihnen lange genug zuhört. Ich bitte Sie, Sie wollen sich doch nicht mit mir über die Sprache streiten, oder? Nehmen Sie den Fall an und bringen Sie den Irren dahin, wo er hingehört. Langsam hatte ich meine Zweifel daran, dass Frau Diepholz an dem Ort war, wo sie hingehörte. Ich nahm den Fall dennoch an. In meinem Büro holte ich die Taschenlampe aus dem Schreibtisch, wartete, bis es dunkel wurde und ging dann zurück zu dem Haus. Es kamen immer mal wieder ein paar Leute vorbei. Einige lachten auch, aber es klang nicht irrer als das Lachen der Leute, die damit im Fernsehen Geld verdienten. Als es mir zu langweilig wurde, machte ich einen Streifzug durchs Haus. In der zweiten Etage vernahm ich ein seltsames Geräusch. Ich klingelte. Eine junge Frau öffnete. Ist was? Allerdings, was ist denn das für ein Geräusch in Ihrer Wohnung? Das ist meine Transalpin. In genau 25 Minuten fährt sie im Bahnhof ein. Dann ist Feierabend. Möchten Sie sich meine Eisenbahn mal anschauen? Ich habe 12 Tunnels gebaut. Ist doch toll, nicht? Ich nickte und machte mich aus dem Staub. Das Haus schien voll von Irren zu sein, die entweder seltsame Wörter oder eine Unmenge von Tunnels gebrauchten, um dem Leben etwas abzugewinnen. Frau Diepholz kam aus ihrer Wohnung gestürmt und rannte mich beinahe über den Haufen. Haben Sie das gehört, Maloney? Infernalig, sag ich Ihnen, geradezu kodderig. Kodderig? Ist das was Unanständiges? Oh, kodderig heißt so viel wie unverschämt. Aha, und wer war unverschämt zu Ihnen? Das Lachen, Maloney, das Lachen. Ich glaube, es kam von ganz weit unten, vielleicht aus dem Keller. Ich hatte zwar nichts gehört und ich nahm auch nicht an, dass außer Frau Diepholz sonst noch jemand etwas gehört hatte. Aber schließlich wurde ich dafür bezahlt, mir diesen Unsinn anzuhören. Und so ging ich mit Frau Diepholz in den Keller. Selbstverständlich lachte da niemand, nicht mal eine betrunkene Kellerassel. Vielleicht kam es aus der Waschküche. Schauen wir uns doch mal den Waschzuber an. Na, meinetwegen. Haben Sie eine Waffe dabei? Menschen, die lachen, können gefährlich sein. Frau Diepholz ließ nicht locker. Gemeinsam gingen wir in die Waschküche. Der Anblick war nicht zum Lachen. Neben der Waschmaschine lag eine Frau in einer Blutlache. Ist sie tot? Ja, die hat garantiert ausgelacht. Kennen Sie die Frau? Ja, das ist Frau Jäger aus dem Parterre. Sehen Sie mal, da liegen Blumen. Was macht eine Frau in der Waschküche mit einem Blumenstrauß? Woher soll ich das wissen? Sie sind doch der Detektiv. Glauben Sie, dass die Frau so irre gelacht hat? Ich zuckte mit den Schultern. Man soll sich nicht über das Schicksal beklagen, aber mir juckte nicht gerade das Herz vor Freude. Ich zündete mir eine Zigarette an und rauchte, während Frau Diepholz in ihrem Gehirn nach einem seltenen Wort für Mord suchte. Die Polizisten wunderten sich alle über den Blumenstrauß. Die Tote war ja für sie nichts Ungewöhnliches. Frau Diepholz lieferte ihre Version der Geschichte und reicherte sie mit allerlei seltenen Wörtern an. Ich versuchte, möglichst klar und deutlich zu bleiben. Das ist mal ganz was Neues, Maloney. Normalerweise gehen Sie doch Blumen aus dem Weg, oder? Die waren ja auch nicht für mich bestimmt. Unter uns, Maloney. Diese Frau Diepholz hat einen Sprung in der Schüssel, nicht? Die hat einfach zu viel im Duden geblättert. Sie glaubt im Übrigen, dass hier irgendein Irrer unterwegs ist. Ein Irrer? Könnte stimmen. Ein normaler Mensch legt doch keine Blumen neben eine Leiche. Vielleicht hat der Täter die Blumen hier vergessen. Soll ja vorkommen. Ja, ja. Vielleicht wollte er der Dame Blumen schenken und die hat ihm anstelle einer Vase einen Korb gegeben. Auch sowas soll vorkommen. Interessante These, Maloney. Ich bin sicher, dass die Leute von der Spurensicherung mehr herausfinden. Ist noch keine 4 Stunden her. Die Frau ist erschlagen worden. Fragt sich nur, mit was. Ich ließ ihn fragen zurück und ging dann wieder nach oben. Frau Diepholz erwartete mich schon in ihrer Wohnung. Ich glaube, ich weiß, wer der Mörder war. Das war dieser leptozephale Mann. Laptop? Ein Computermann? Nein, leptozephal heißt schmalköpfig. Dieser Gärtner hat einen ganz schmalen Kopf. Sieht ein wenig aus wie der Kopf einer dieser Etruskerfiguren. Ein Gärtner? Haben Sie das der Polizei schon erzählt? Der Polizei? Selbstverständlich nicht. Die werden schließlich dafür bezahlt, dass sie die Täter selber ausklamüsern. Blumen und Gärtner passen zusammen. Aber was hatte denn der Grünmann für ein Motiv? Ganz einfach. Der Gärtner wurde vor einigen Monaten rausgepfeffert, weil sich einige Mieter über sein stümperhaftes Hantieren beschwert haben. Die Tote hatte sich auch beschwert. Frau Diepholz nannte mir den Namen und die Adresse des Gärtners. Ich notierte mir das alles feinsäuberlich und schlich mich dann in mein Büro. Es war Zeit, ein wenig zu schlafen. Als ich wieder erwachte, war ein neuer Tag mit voller Wucht und schon seit 10 Stunden über die Stadt und mich hereingebrochen. Und ich stand trotzdem auf und machte mich auf den Weg zum Gärtner. Morgen. Tag. Mein Name ist Maloney, Privatdetektiv. Wo waren Sie gestern Abend zwischen 20 Uhr und Mitternacht? Was geht Sie das an? Eine ganze Menge. Es gibt da Leute, die glauben, dass sie nachts in fremde Waschküchen steigen und Blumen verteilen. Blödsinn. Ich war gestern Abend bei einem Vortrag über Gartenbau. Die ganze Nacht? Hab anschließend noch mit 2 Kollegen bis etwa um 2:30 gesoffen. Genügt das? Das genügte. Das Alibi war leicht nachzuprüfen. Ich überließ das der Polizei. Der Gärtner verzog sich in seine Wohnung und kam dann mit Berufskleidern wieder zum Vorschein. Er wollte sich einen Garten anschauen, den ihm jemand empfohlen hatte. Ich fragte ihn, ob ich ihn begleiten dürfe. Er hatte nichts dagegen einzuwenden. Mal ehrlich, weshalb sind Sie zu mir gekommen? In einem Haus, bei dem Sie bis vor kurzem als Gärtner gearbeitet haben, wurde gestern Nacht eine Frau ermordet. Ach so. Wissen Sie, die Leute in dem Haus waren Banausen. Wollten so einen idiotischen Ziergarten, wie man ihn überall in der Stadt sieht. Scheißliche Dinge. Bin ganz froh, dass ich den Job los wurde. Es klang nicht verbittert. Der Mann machte einen ganz zufriedenen Eindruck. Langsam hatte ich so das Gefühl, dass Frau Diepholz höchstens eine gute Nase, aber keinen dazugehörigen Verstand besaß. Der Gärtner parkte vor einem Haus, das auch nicht viel besser aussah als all die anderen. Vor dem Haus standen zwei Wagen der Polizei. Der Gärtner wunderte sich. Ich ging ins Haus und erlebte eine Überraschung. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Maloney und der geheimnisvolle Blumenmörder. Scheint eine Art Symbiose zu sein. Nun übertreiben Sie mal nicht mit all den fremden Wörtern. Kann ganz schön ins Auge gehen. Ich frag Sie jetzt lieber nicht, wie Sie hierher gefunden haben, Maloney. Wieso denn nicht? War doch ganz einfach. Die Straße ist auf jedem Stadtplan eingezeichnet. Nur die Leichen sind auf keinem Plan vermerkt. Ich höre bloß immer Leichen. Dabei habe ich noch nicht mal gefrühstückt. Sind Sie deshalb noch nüchtern, Maloney? Ernsthaft, da oben liegt tatsächlich eine Leiche. Und daneben liegt wieder so ein Blumenstrauß. Ist nicht wahr. Ich habe schon immer gesagt, Blumen sind ungesund. Blumen schlagen niemanden den Kopf ein, Maloney. Aber dieser Frau Lob hat jemand ganz schön was auf den Schädel geknallt. Ich verzichtete darauf, mir das alles anzusehen. Die Tote hieß Karin Lob, war 40 Jahre alt und alleinstehend. Das allein war allerdings auch noch kein ausreichendes Tatmotiv. Irgendwo in der Stadt lief einer herum, der etwas ganz Spezielles durch die Blumen sagen wollte. Doch zwei seiner Kunden konnten das nicht mehr verstehen. In meinem Büro lag noch kein Blumenstrauß, dafür klingelte das Telefon. Frau Diepholz war am Apparat und wünschte meine Anwesenheit in ihrer Wohnung. Ich machte mich auf den Weg. Sie empfing mich freundlich, aber ein wenig ungeduldig. Ich weiß jetzt, wer der Irre war. Es ist ein Schauspieler von gegenüber. Heute Morgen hat er wieder losgewirrt. Ich habe ihn vom Erkerfenster aus beobachtet und ihn sofort zur Rede gestellt. Wunderbar. Dann kann ich den Fall ja abschließen. Das können Sie. Der Mann hat nämlich eine Rolle gekriegt beim Radio, irgend so ein Hörspiel. Darin stand als Regieanweisung homerisches Gelächter. Das hat er seit Tagen und Nächten geübt. Mir ist da noch etwas eingefallen. Dieser Entseelte in der Waschküche besaß eine Eigentumswohnung. Die hat sie vermietet und sie selber hauste hier. Ist doch seltsam, nicht? Interessant. Und wo finde ich diese Eigentumswohnung? Ich habe doch gewusst, dass Sie das erwartungsvoll macht, Herr Maloney. Hier. Ich habe Ihnen die Adresse aufs Papier geknallt. Ich bedankte mich und machte mich auf den Weg. Ich versprach mir nicht viel davon. Andererseits konnte ich auch nicht mehr als noch eine Leiche mit noch einem dieser widerlichen Blumensträuße antreffen. Doch anstelle der Leiche traf ich zuerst wieder auf einen Polizisten. Ertappt, Maloney. Diesmal sind Sie aber ganz schön auf dem falschen Dampfer. Hier im Haus leben noch alle. Sind Sie da ganz sicher? Liegt nicht über jedem Haus der Geruch von Fäulnis und Tod? Es gibt Leute, die sind schon längst tot und leben trotzdem weiter. Ich nehme an, dass Sie zu Frau Lob wollen, Maloney. Lob? Ich dachte, die sei tot. Ist sie auch. Aber wir haben festgestellt, dass sie hier ebenfalls als Mieterin registriert war. Seltsame Geschichte. In der Wohnung leben 4 Leute in Untermiete. Ich werde einfach nicht schlau aus den Morden. Nirgendwo gibt es ein Motiv. Das Motiv liegt vielleicht gerade dort, wo Sie es nicht vermuten. Soll ja vorkommen. Glauben Sie? Vielleicht hat ja die Befragung der Blumengeschäfte schon etwas ergeben. Ich werde mich mal darum kümmern. Soll ich Sie ein Stück mitnehmen, Maloney? Danke, aber mein Herz ist auch nicht mehr das Beste. Ist wohl besser, wenn ich es schone. Na, meinetwegen. Und schnüffeln Sie ruhig noch ein wenig im Haus herum. Ich hoffe, dass Ihre Nase dabei was abbekommt. Ich ging 2 Stockwerke höher und klingelte an einer Tür, an der 4 Namensschilder geklebt waren. Es öffnete niemand. Dafür ging gegenüber die Tür auf. Eine neugierige Frau mit großen Augen und kurzen Haaren stand mir gegenüber. Also wenn Sie mich fragen, das ist Betrug. Aber das kümmert ja anscheinend niemanden. Wer betrügt hier wen? Seit der alte Mann ins Altersheim gezogen ist, geht es da drunter und drüber. Ständig wechseln die Mieter. Die verbietet ihre Eigentumswohnung zimmerweise. Und das zu völlig übersetzten Mietzinsen. Ein Skandal ist sowas. Gesundheit. Die Frau ereiferte sich noch ein wenig. Ich ließ es dabei bewenden und ging zurück in mein Büro. 12 Telefonanrufe später war mir alles klar. Ich machte mich auf den Weg ins Altersheim Sonnenhalde. Das ist doch eine verfluchte Gemeinheit. Da ist es auch nicht. Na, Herr Lob, wen wollen Sie denn jetzt noch mit Blumen beglücken? Lassen Sie mich. Nur noch eine Viertelstunde, dann dürfen Sie mich verhaften. Eine Viertelstunde, nicht übel für Ihr Alter. Es gibt Jüngere, die brauchen viel länger, um jemanden die Birne einzuschlagen. Was machen Sie da? Lassen Sie mich los! Dieses Luder hat wieder mein Gebiss versteckt. Dafür werde ich Sie jetzt bestrafen. Der Mann war erstaunlich kräftig. Ich trat ihm mit voller Wucht auf seine Pantoffeln. Es nützte. Er ließ den Blumenstrauß fallen. Aus dem Strauß fiel ein Gummihammer. Schließlich setzte sich Herr Lob auf einen Stuhl und gestand. Meine Tochter und diese Besitzerin der Wohnung steckten unter einer Decke. Sie machten gemeinsame Wache, verstehen Sie? Ja, ja. Nur was machten die beiden unter der Decke? Doch nicht etwas Unanständiges, oder? Allerdings. Meine Tochter überredete mich, aus der Wohnung auszuziehen, weil die Besitzerin angeblich eine Familie darin unterbringen wollte. Ich ging ins Altersheim. Als ich aber vor 2 Wochen einen Spaziergang zu meiner alten Wohnung machte, stellte ich fest, dass die Wohnung zu völlig überrissenen Bedingungen an 4 Personen vermietet wurde. Und da stellten Sie Ihre Tochter zur Rede. Sie hat alles abgestritten. Aber ich sah ja, dass sie in ihrer Wohnung alles neue Geräte hatte. Video und so. Ne? Die hat von der Besitzerin der Wohnung Geld kassiert, damit sie offiziell als Mieterin ihren Namen hergab. Schön und gut, aber weshalb dann gleich zum Hammer greifen? Weshalb nicht? Wissen Sie, ich habe mein Leben lang nie richtig auf den Tisch gehauen. Und jetzt habe ich halt dafür mal so richtig auf den Kopf gehauen. Und was hat es mit den Blumen auf sich? Meine Schwester und die Besitzerin der Wohnung haben mir einmal im Monat einen Blumenstrauß ins Altersheim geschickt. Da wollte ich mich mal revanchieren. Der alte Herr Lob lachte auch noch, als die Polizei ihn abführte. Sein Gebiss wurde wenig später in einer Dose Puderzucker gefunden. Frau Diepholz wurde ein paar Wochen später verhaftet, weil sie einen Polizisten mit den Worten »staatlicher Gummiknüppelschwinger« tituliert hatte. Die Vereinigung zur Förderung seltener Wörter der deutschen Sprache zeichnete sie dafür mit dem großen Duden-Verdienstkreuz aus gestampftem Altpapier aus. So geht das. Ich blieb bei meinem kleinen Duden. Ein größerer hätte in meinem Büro auch keinen Platz gehabt.